Der Besuch des Leibarztes von Per Olof Enquist. Gelesen von Gerd Heidenreich. Ein Podcast von Bayern 2. Der Wagen des Königspaares war um Mitternacht in Schloss Frederiksberg angekommen, und weil sie nicht angemeldet waren, lösten sie zunächst keine Unruhe aus. Dann breitete sich das Gerücht schnell aus und es gab beträchtliche Unruhe. Nachdem die Unruhe sich gelegt hatte, trat eine sehr große und unangenehme Stille ein. Die Königin Witwe hatte Rantzau und Guldberg zu sich bestellt. Sie hatte zunächst sorgfältig nachgefragt, welche Beweise man habe. Nicht nur Gerüchte über die Lasterhaftigkeit der Königin, sondern Beweise. Guldberg hatte daraufhin die Ergebnisse vorgelegt. Zwei der Kammerzofen, die täglich mit der Reinigung der Zimmer der Königin beschäftigt waren, hatten bereits vor dem Aufenthalt auf Hirschholm spioniert. Sie hatten Wachs in die Schlüssellöcher und manchmal Papierschnipsel in die Türritzen gesteckt. Sie hatten am Morgen festgestellt, dass das Wachs verschwunden und die Papierschnipsel zu Boden gefallen waren. Sie hatten spätabends an der Tür und auf der Treppe, die zum Schlafgemach der Königin führten, Mehl gestreut. Am folgenden Morgen hatten sie die Fußabdrücke untersucht und ohne Zweifel konstatieren können, dass die Spuren von Struensee kamen. Sie hatten das Bett der Königin untersucht und es in großer Unordnung gefunden, zerknüllte Laken, und erkannt, dass mehr als eine Person darin gelegen hatte. Christian hatte diese Person nachweislich nicht sein können. Man hatte Flecken im Bett gefunden, die beim Namen zu nennen ihre weibliche Anständigkeit ihnen verbot. An Taschentüchern und Servietten hatten sie den gleichen Typ von Flecken gefunden, von getrockneter Flüssigkeit. Sie hatten eines Morgens die Königin nackt in ihrem Bett gefunden, noch halb schlafend, und ihre Kleider auf dem Fußboden verstreut. Die Beweise waren ohne Zahl. Was dann geschehen war, war auf seine Weise verblüffend. Eine dieser Hofdamen war von Reue oder falschem Mitleid ergriffen worden und hatte der Königin unter Tränen erzählt, was sie wisse und warum und was sie getan habe. Die Königin war von rasender Wut gepackt worden, hatte mit augenblicklicher Entlassung gedroht, war in Tränen ausgebrochen, hatte aber, und dies war das Verblüffende, andeutungsweise das sündhafte Verhalten eingestanden und sie danach gebeten, Stillschweigen zu bewahren. Dann war die Königin von starken Gefühlen ergriffen worden und hatte den Kammerjungfern ihr Herz geöffnet. Die Majestät hatte sie gefragt, ob sie selbst Liebe oder Sentiment für jemanden hegten. Denn hat man solche Gefühle, muss man der betreffenden Person in allem folgen, sei es auch bis zum Rand, ja, wenn nötig, bis zur Hölle. Im Übrigen sei die Unzucht weitergegangen, als sei nichts geschehen oder als ignoriere die Königin die Gefahr, in der sie, und das musste sie doch einsehen, schwebte. Es war erstaunlich. Doch weitergemacht. Doch die Gefahr ignoriert. Es war auf seine Weise unfassbar. Guldberg nahm an, dass sie es ihrem deutschen Liebhaber nicht erzählt hatte. Wie dachte eigentlich die kleine, verschlagene englische Hure? Es war schwer zu verstehen, die größte Naivität und die größte Willenskraft. Sie hätte begreifen müssen, wie es gehen würde. Nach einer Woche hatte das Kammermädchen denn auch Guldberg alles berichtet, auch diesmal unter Tränen. Es gab also Beweise. Und es gab eine Zeugin, die bereit war, bei einem Gerichtsverfahren auszusagen. Das bedeutet, hatte die Königin Witwe nachdenklich gesagt, dass er auf gesetzlicher Grundlage verurteilt werden kann. Und die Königin? Hatte Guldberg gefragt. Sie hatte darauf nicht geantwortet, als ginge sie diese Frage nichts an, was Guldberg erstaunt hatte. In gesetzlicher Form soll er verurteilt werden, war sie wie in Gedanken fortgefahren, als koste sie die Worte. In gesetzlicher Form werden wir ihm seine Hand und seinen Kopf abschlagen, ihn in Stücke schneiden, das Glied abschneiden, das Dänemark beschmutzt hat, seinen Körper rädern, ihn aufspießen und aufs Rad flechten. Und ich selbst werde. Rantzau und Guldberg hatten sie verwundert angesehen und Rantzau hatte schließlich fragend hinzugefügt: Dem Ganzen beiwohnen? Dem Ganzen beiwohnen. Und die Königin, hatte Guldberg wiederholt, weil es ihn verwunderte, dass die Königin-Witwe in dieser Art und Weise von Struensees Schicksal fasziniert war, die kleine englische Hure aber vernachlässigte, die doch der Ursprung des Ganzen war. Stattdessen hatte die Königin-Witwe sich Rantzau zugewandt und mit einem sonderbaren Lächeln gesagt: Mit der Königin werden wir so verfahren, dass Sie, Graf Rantzau, der Sie Struensees spezieller Freund aus Altona gewesen sind und seine Ansichten geteilt haben, der Sie auch der Freund und liebe dienerische Vertraute der Königin gewesen sind, aber der Sie jetzt den Weg der Umkehr eingeschlagen und Ihre Sünde wider Gott und die Ehre Dänemarks bekannt haben, dass Sie den delikaten Auftrag erhalten, die Königin zu arrestieren. Und Sie werden dann tief in Ihre schönen und sündigen Augen schauen, wie ein alter Freund einem anderen, und ihr sagen, dass es aus ist. Das sollen Sie sagen. Es ist aus. Rantzau hatte nur geschwiegen. Und, hatte sie hinzugefügt, es wird Ihnen nicht gefallen, aber das wird Ihre einzige Strafe sein. Die Belohnungen werden umso reichlicher ausfallen, doch das wissen Sie ja. Christian suchte Struensee immer seltener auf. Die Praxis sah ja inzwischen so aus, dass die Unterschrift des Königs nicht mehr nötig war. Die Struensees genügte ja. Allerdings hatte Christian einmal im Laufe dieser Zeit Struensee aufgesucht, um ihm, wie er sich ausdrückte, eine bedeutungsvolle Mitteilung zu machen. Struensee hatte den König gebeten, Platz zu nehmen und sich Zeit genommen, zuzuhören. »Ich habe«, hatte Christian gesagt, »heute Morgen eine Mitteilung von der Herrscherin des Universums erhalten.« Struensee hatte ihn mit einem beruhigenden Lächeln angesehen und gefragt: »Und woher ist diese Mitteilung gekommen?« »Aus Kiel.« »Aus Kiel? Und was hat sie Ihnen mitgeteilt?« »Sie hat mir mitgeteilt«, hatte Christian erwidert, »dass sie meine Wohltäterin ist und dass ich unter ihrem Schutz stehe.« Er war vollkommen ruhig gewesen, hatte nicht mit den Händen gefuchtelt, nicht gestammelt, keine Zuckungen gehabt. »Mein Freund«, hatte Struensee gesagt, »ich habe gerade viel zu tun und würde hierüber gern diskutieren, aber wir müssen es aufschieben. Und wir stehen alle unter dem Schutz Gottes des Allmächtigen.« »Der allmächtige Gott«, hatte der König erwidert, »hat keine Zeit für mich. Aber meine Wohltäterin, die Herrscherin des Universums, hat mich in ihrer Mitteilung wissen lassen, dass, wenn kein anderer Zeit hat oder wenn Gott mit seinen Angelegenheiten allzu beschäftigt ist, sie immer Zeit für mich hat.« »Wie schön«, hatte Struensee gesagt. »Und wer ist die Herrscherin des Universums?« »Sie ist die, die Zeit hat«, hatte der König geantwortet. Der endgültige Plan, der Plan, der nicht fehlschlagen durfte, erforderte auch eine juristische Legitimierung. Um Struensees blutiges und liederliches Regiment niederzuschlagen, so hatte Guldberg der Königin-Witwe auseinandergesetzt, war es notwendig, den schamlosen Plan eines Staatsstreichs aufzudecken, den Struensee und die kleine englische Hure gemeinsam entworfen hatten. Struensees Plan umfasste auch den Mord an dem dänischen König Christian dem VII. Dieser Plan existierte zwar nicht in der Wirklichkeit, aber er konnte theoretisch konstruiert und mit Leben erfüllt werden. Guldberg verfasste deshalb diesen Plan Struensees. Dann fertigte er eine beglaubigte Abschrift davon an und zerstörte das Original. Das Dokument sollte benutzt werden, um die Zauderer zu überzeugen. Es galt, einem schamlosen Staatsstreich zuvorzukommen. Dieser von Guldberg verfasste Plan, der Struensee zugeschrieben wurde, war von einer klaren und bestechenden Logik. Er besagte, dass der 28. Januar 1772 der Tag war, an dem Struensee vorhatte, den Umsturz durchzuführen. König Christian VII. Sollte an diesem Tag zum Thronverzicht gezwungen werden, Königin Caroline Mathilde sollte zur Regentin ernannt werden und Struensee zum Reichsvorsteher. Das waren die Hauptzüge. Guldberg hatte dem Plan, der einen authentischen Eindruck machte, einen Kommentar beigefügt, der den Zauderern die Notwendigkeit eines schnellen Gegenschlags klarmachen sollte. Es dürfe keine Zeit versäumt werden, hatte Guldberg geschrieben, denn wer nicht zögert, sich mit Gewalt die Regentschaft anzueignen, wird auch vor einem noch schlimmeren Verbrechen nicht zurückschrecken. Wird der König getötet, kann Struensee sich das Bett der Königin Caroline Mathilde erzwingen. Und der Kronprinz wird dann entweder aus dem Weg geräumt, oder er wird an einer strengen Erziehung zerbrechen und somit Platz machen für seine Schwester, die allzu offensichtlich die Frucht ihrer schamlosen Liebe ist. Denn was für einen Grund gäbe es sonst für Struensee, das Gesetz aufzuheben, das einer geschiedenen Frau verbot, eine Ehe mit dem Mitschuldigen an einem Ehebruch einzugehen? Die Zeit war jedoch knapp. Es war wichtig, rasch zu handeln, und der Plan musste geheim gehalten werden. Am 15. Januar versammelte man sich bei der Königin Witwe. Guldberg hatte zu diesem Zeitpunkt die Haftbefehle verfasst, zu deren Unterzeichnung der König gezwungen werden sollte. Am Morgen des 16. wurden die Pläne erneut durchgesprochen, einige unwesentliche Veränderungen vorgenommen und der Beschluss gefasst, den Putsch in der folgenden Nacht durchzuführen. Es würde eine lange Nacht werden. Zuerst Abendessen, dann Tee, danach Maskerade, anschließend Putsch. Reverdil, der kleine schweizerische Lehrer, der kleine Jude, der seinen Vornamen verbarg, der einst von Christian innig geliebte, der vom Hof Verstoßene doch dann zurückgeholte, der Erinnerungsschreiber und Memoirenverfasser, der sehr vorsichtige Aufklärer, der anständige Reformator. Reverdil saß jeden Morgen ein paar Stunden an seinem Arbeitstisch, um seinen großen Plan für die Befreiung der dänischen Bauern von der Leibeigenschaft fertigzustellen. Er hatte dafür den Auftrag Struensees. Es würde ein Höhepunkt der Reformarbeit sein. Viele von Struensees Gesetzen und Erlassen, 632 bis zu diesem Tag, waren wichtig. Der 633. sollte der wichtigste werden. Reverdil sollte derjenige sein, der die Feder geführt hatte. Es würde nicht in den Geschichtsbüchern stehen. Aber er selbst würde es wissen, das genügte. Er saß auch an diesem Morgen, dem letzten der Struensee-Zeit, an dem großen Text von der Befreiung. Er wurde nicht fertig. Er sollte nie fertig werden. Er schreibt, dass er sich an diesem Morgen ganz ruhig fühlte und nichts ahnte. Er schreibt nicht, dass er glücklich war. In seinen Memoiren verwendet er das Wort glücklich nicht, auf jeden Fall nicht in Bezug auf sich selbst. Er ist ein großer Schreiber, dessen Text, der Text von der Befreiung, nicht vollendet wird. Bevor er dies einsieht, am letzten Tag vor dem Zusammenbruch, ist er jedoch glücklich. Das Projekt war ja so groß, der Gedanke so richtig. Es war so richtig, an diesem Projekt zu arbeiten, auch am Morgen vor dem Zusammenbruch. Während er arbeitete, war er glücklich. Viele Jahre später schreibt er seine Erinnerungen. Da benutzt er das Wort glücklich nicht, jedenfalls nicht in Bezug auf sich selbst. Er ist wohl schüchtern. Er ist ständig kritisch gegenüber Struensee, der zu schnell vorgeht. Er selbst hält jedoch eine vorsichtige Befreiung für möglich. Er ist schüchtern, vorsichtig. Keine innere schwarze Fackel verdunkelt seinen Traum. Er glaubt im Nachhinein zu wissen, wie alles hätte vor sich gehen sollen. Man hätte große Mäßigung walten lassen sollen. An diesem Morgen ahnt er nichts Böses. Er scheint selten Böses geahnt zu haben, sich aber Sorgen gemacht zu haben um die, die zu schnell vorgingen. Um 4 Uhr an diesem Tag speist er zusammen mit dem inneren Zirkel, dem er trotz allem angehört. Nie hatte die Königin einen heitereren Eindruck gemacht oder mit größerer Liebenswürdigkeit am Gespräch teilgenommen. Es ist die letzte Mahlzeit. Die Dokumentation in Bezug auf diese Mahlzeit ist überaus umfangreich. 11 Personen nahmen teil, das Königspaar, Frau General Kähler, die Gräfinnen Holstein und Fabricius, Struensee und Brandt, der Oberhofmarschall Bjelke, Stallmeister Bülow, Oberst Falkenskjöll und Reverdil. Man aß im weißen Gemach der Königin. Der Raum trug seinen Namen nach der weißen Täfelung, aber einige der Wände waren mit rotem Samt verkleidet. Geschnitzte Ornamente waren vergoldet. Die Tischplatte aus norwegischem Granit. Über dem Kamin hing das 4 Ellen hohe Gemälde Scipios Standhaftigkeit von dem französischen Historienmaler Pierre. 22 Kerzen erleuchteten den Raum. Im Unterschied zu der früheren Etikette, die vorschrieb, dass die Herren rechts vom Monarchen sitzen sollten, die Damen links von ihm, nahm man wechselweise Platz. Das war radikal. Die Sitzordnung war ausgelost worden. Die Bedienung war einer Anweisung Struensees angepasst, der neuen Einrichtung vom 1. April 1771, die beinhaltete, dass die Anzahl der Diener auf die Hälfte reduziert wurde. Trotzdem belief sich die Anzahl der Diener auf 24. Die Tafel wurde jedoch en retraite gehalten, was bedeutete, dass die Bedienung sich in einem Nebenraum oder in der Küche aufhielt und nur jeweils ein Diener mit einer Platte eingelassen wurde. Das Essen bestand aus 9 Gerichten, 4 Salaten und 2 Einlagen, Relève, alternativen Hauptgerichten. Die Königin war, wie Reverdil notiert, reizend. Einen kurzen Augenblick hatte das Gespräch die lockere Prinzessin von Preußen gestreift, die von ihrem Mann geschieden worden war und jetzt in Stettin gefangen gehalten wurde. Die Königin hatte kurz konstatiert, dass diese Prinzessin in ihrer Gefangenschaft hoch erhobenen Hauptes gehen könne, da sie ihre innere Freiheit geschaffen habe. Das ist alles. Als sie sich zu Tisch setzten, war die Dunkelheit schon hereingebrochen. Die Kerzen konnten den Raum nur teilweise erleuchten. Brandt und Struensee waren beide auffallend still. Reverdil merkt an, dass sie vielleicht etwas ahnten oder eine Mitteilung bekommen hatten. Doch keine Schlussfolgerungen hieraus. Keine Handlung, nur Warten und eine bezaubernde Tafel. Im Übrigen war alles, wie es immer war. Ein kleiner Kreis, der ständig kleiner geworden war, Licht und darum herum dunkel. Und die Königin sehr reizend oder verzweifelt. Um 7 Uhr am selben Abend, doch nach der Abendmahlzeit, hatte Reverdil seltsamerweise der Königin-Witwe einen Besuch abgestattet. Sie hatten sich eine Stunde lang unterhalten. Er bemerkte nichts Beunruhigendes bei der Königin-Witwe, die doch einige Stunden zuvor Order gegeben hatte, dass der Putsch in dieser Nacht durchgeführt werden sollte. Ein Putsch, der auch die Gefangennahme Reverdils umfasste. Sie hatten in sehr freundlichem Gespräch zusammengesessen und Tee getrunken. Draußen war es kalt und stürmte. Sie hatten schweigend die Möwen betrachtet, die vom Sturm rückwärts getrieben wurden, an ihrem Fenster vorüber. Die Königin-Witwe hatte gesagt, sie habe Mitleid mit ihnen, weil sie das Hoffnungslose in ihrem Kampf gegen den Sturm nicht einsähen. Hinterher hatte Reverdil dies metaphorisch gedeutet. Sie hatte ihm, glaubt er, eine Warnung geben wollen, der Sturm konnte auch ihn hinwegfegen, wenn er nicht zur rechten Zeit aufgab und mit dem Unwiderstehlichen flog, nicht gegen. Er hatte nicht verstanden. Er hatte nur gesagt, er bewundere die Möwen in ihrer Situation. Sie gaben nicht auf, sondern machten weiter, obwohl der Sturm sie rückwärts trieb. Vielleicht hat er seiner Antwort auch erst hinterher in seinen Memoiren eine bildhafte Ausprägung gegeben. Er war ja schüchtern. Er war kein Mann, der widersprach. Er war der Friedliche, über seine Papiere gebeugt, manchmal verbannt, manchmal zurückgeholt. Derjenige, der unter traurigem Schweigen mit ansieht, wie die Wölfe sein geliebtes Kind zerreißen. Und derjenige, der meinte, dass die Aufklärung eine sehr langsame und vorsichtige Morgendämmerung sein sollte. Während des Essens hatten Struensee und die Königin nebeneinander gesessen und einander ohne Scheu an der Hand gehalten. Der König hatte nichts eingewandt. Der König schien von Nachdenklichkeit gelähmt. Reverdil, der dem König genau gegenüber saß, hatte während des Essens viel Zeit gehabt, ihn zu beobachten. Es verursachte ihm eine große Trauer. Er erinnerte sich daran, wie er ihm einst begegnet, wie der empfindsame und äußerst begabte Knabe ihm damals anvertraut worden war. Der, den er jetzt vor sich sah, war ein grauer, apathischer Schatten, ein sehr alter Mann, sichtlich gelähmt von einem Schrecken, dessen Ursache niemand kannte. Christian war ja erst 22 Jahre alt. Sie waren dann von der Tafel aufgebrochen, um sich für die Maskerade vorzubereiten. Reverdil hatte den Raum als letzter verlassen. Vor ihm ging Brand. Dieser hatte sich zu Reverdil umgewandt und mit einem eigentümlichen kleinen Lächeln gesagt: »Ich glaube, dass wir jetzt dem Ende unserer Zeit sehr nahe sind. Es kann jetzt nicht mehr lange dauern.« Reverdil bat nicht um eine Erklärung. Sie gingen auseinander. Der Plan war ganz einfach. Guldberg war immer der Auffassung gewesen, dass gerade die Einfachheit komplizierter Pläne diese erfolgreich machte. Man würde sich der Person des Königs bemächtigen. Man würde sich auch der Person Struensees bemächtigen. Diese zwei würden, meinte man, keinen Widerstand leisten oder Schwierigkeiten verursachen können. Als drittes würde man sich der Person der Königin bemächtigen. Angesichts dieses letzten Punktes befiel ihn jedoch eine Unruhe, die schwerer zu erklären war. Sie zu überwältigen würde keine Schwierigkeiten bereiten, aber sie durfte sich unter keinen Umständen mit dem König in Verbindung setzen. Der König durfte keiner Beeinflussung ausgesetzt sein. Er musste gezwungen werden, zu begreifen, dass er einer schrecklichen Bedrohung ausgeliefert war, nämlich der, dass Struensee und die Königin ihn töten wollten. Aber wenn Christian von den schönen Augen der kleinen englischen Hure angesehen würde, könnten ihm möglicherweise Zweifel kommen. Die kleine englische Hure war das große Risiko. Alles begann und endete ja mit dieser jungen Frau. Deshalb würde er sie vernichten. Und nie mehr würde dann die Ansteckung der Lust ihn befallen und er weinend im Dunkel der Nacht mit klebrigem Körper vom Samen der Lust auf die Knie gezwungen werden. Starke Kälte diese Nacht. Der Sturm, der im Verlauf des Tags von Osten herangezogen war, hatte gegen Abend nachgelassen. Die Feuchtigkeit war gefroren und Kopenhagen war mit einer Eishaut überzogen. Alle Memoiren und Erinnerungsschriften sprechen von einer großen Ruhe in dieser Nacht. Kein Sturm. Keine Geräusche von Truppen, die Posten beziehen. Keine Vögel, die vom Sturm rückwärts getrieben werden. Es gibt noch Listen der Nahrungsmittel, die für diese letzte Mahlzeit bestellt wurden. 6 Gänse, 34 Aale, 350 Schnecken, 14 Hasen, 10 Hühner. Am Vortage waren außerdem Dorsch, Steinbutt und Krammetsvögel bestellt worden. Auf eine vollkommen natürliche Weise wurde in diesen Stunden im Überfluss die letzte Mahlzeit während der dänischen Revolution eingenommen. In Anwesenheit von nur 24 Dienern. Sie gingen zu ihren Zimmern im Schloss zurück. Sie kleideten sich um für die Maskerade. Christian, Struensee und die Königin fuhren im gemeinsamen Wagen zur Maskerade. Struensee war sehr still, und die Königin hatte dies bemerkt. »Du bist so still«, hatte sie gesagt. »Ich suche nach einer Lösung.« »Ich finde keine.« »Dann will ich«, hatte sie gesagt, »dass wir morgen einen Brief von mir an die russische Kaiserin formulieren. Im Gegensatz zu allen anderen Regenten ist sie aufgeklärt. Sie will den Fortschritt. Sie ist eine mögliche Freundin. Sie weiß, was im letzten Jahr in Dänemark vorangebracht worden ist. Sie findet es gut. Ich kann ihr schreiben als Aufklärerin an eine andere Aufklärerin. Vielleicht können wir eine Allianz zustande bringen. Wir brauchen große Allianzen. Wir müssen im Großen denken. Hier haben wir nur Feinde. Katharina kann eine Freundin für mich werden. Struensee hatte sie nur angesehen. Du blickst weit, hatte er gesagt. Die Frage ist, ob wir Zeit haben, weit zu blicken. Wir müssen den Blick heben, hatte sie da in kurzem Ton gesagt. Sonst sind wir verloren. Als die Majestäten in Begleitung Struensees das Hoftheater erreichten, hatte der Tanz bereits begonnen. Plötzlich erinnerte sich Struensee an die Theatervorstellung Sair mit Christian in der Rolle des Sultans. Auch das war im Hoftheater gewesen. War es nicht unmittelbar nach der Rückkehr von der langen europäischen Reise nach Kopenhagen? Vielleicht einen Monat danach. Er hatte es vergessen. Aber er erinnerte sich plötzlich an Christian in dieser Rolle, die dünne, zerbrechliche Kindergestalt, die sich mit so deutlicher Diktion, so eigentümlich lebenden Pausen und rätselhaften Phrasierungen in dem stilisierten Dekor bewegt hatte. Zwischen den französischen Schauspielern, wie in einem langsamen, rituellen Tanz mit den eigenartigen Armbewegungen, die auf dieser Bühne in diesem Theaterstück vollkommen natürlich erschienen, während sie sonst in Christians entsetzlichem wirklichem Leben gekünstelt wirkten. Er war ganz deutlich gewesen. Eigentlich der beste von allen diesen Schauspielern. Sonderbar ruhig und glaubwürdig. Als seien diese Bühne, dieses Stück und dieser Beruf der des Schauspielers für ihn das ganz und gar Natürliche und einzig Mögliche. Er hatte ja eigentlich nie zwischen Wirklichkeit und Vorstellung unterscheiden können. Nicht aufgrund mangelnder Begabung, sondern wegen der Regisseure. War Struensee selbst ein Regisseur für Christian geworden? Er war zu Besuch gekommen, hatte eine Rolle bekommen und hatte Christian eine andere zugeteilt. Es hätte vielleicht eine bessere Rolle für das arme, erschrockene Wesen werden können. Vielleicht hätte Struensee damals aufmerksamer zuhören sollen. Vielleicht hatte Christian eine Botschaft vermitteln wollen, gerade als Schauspieler, durch das Theater. Es war so unendlich lange her. Fast 3 Jahre. Jetzt, am 16. Januar 1772, tanzte Christian Menuett. Er war immer ein guter Tänzer gewesen. Sein Körper war leicht wie der eines Kindes. Im Tanz musste er sich in den festgelegten Repliken des Tanzes bewegen, aber dennoch in Freiheit. Warum hatte er nicht Tänzer werden dürfen? Warum hatte keiner gesehen, dass er Schauspieler war oder Tänzer oder irgendetwas anderes, nur nicht von Gott aus erkorener absoluter Herrscher? Schließlich tanzten sie alle. Sie hatten ihre Kostüme und ihre Verkleidungen, auch die Königin tanzte. Es war hier gewesen, im Hoftheater, bei einer Maskerade, wo sie Struensee das erste Zeichen gegeben hatte. Es musste hier gewesen sein. Sie hatten getanzt und sie hatte ihn die ganze Zeit nur angesehen, mit einem so intensiven Ausdruck in ihrem Gesicht, als sei sie im Begriff, etwas zu sagen. Vielleicht war die Ursache die, dass Struensee wie ein Mensch zu ihr gesprochen hatte und sie dankbar dafür war. Vielleicht war es noch etwas anderes. Ja, das war es. Hinterher hatte sie ihn mit sich gezogen. Plötzlich befanden sie sich in einem der Gänge. Sie hatte sich schnell umgesehen und dann hatte sie ihn geküsst. Kein Wort, nur geküsst. Und dieses kleine rätselhafte Lächeln, das er zunächst für einen Ausdruck entzückender kindlicher Unschuld gehalten hatte, das er da aber auf einmal als das Lächeln einer erwachsenen Frau erkannte und das sagte: Ich liebe dich und du sollst mich nicht unterschätzen. Sie waren alle da, außer der Königin Witwe und Ranslau. Alles war vollständig normal. Nach einer Weile hatte der König aufgehört zu tanzen. Er hatte sich gesetzt, um unter anderem mit General Kähler Lou zu spielen. Nachdem er den Tanz, der ihn für eine Weile aufleben ließ, verlassen hatte, schien er plötzlich in Abwesenheit und Melancholie versunken. Er spielte unaufmerksam, hatte wie üblich kein Geld und verlor 332 Reichstaler, die der General hatte auslegen müssen. und nach der Katastrophe leider nie zurückerhielt. In einer anderen Loge saß der Oberst Köller, der den militärischen Teil des bevorstehenden nächtlichen Putschs leiten sollte. Er spielte Tarock mit dem Hofintendenten Berger. Köllers Gesicht war beherrscht. Man konnte dort keine Gemütsbewegung ablesen. Alle waren anwesend, außer der Königin-Witwe und Rantzau. Die Masken waren die üblichen. Struensees war die Halbmaske eines weinenden Gauklers. Hinterher hieß es, er habe eine Totenkopfmaske getragen. Das stimmte nicht. Er hatte einen weinenden Gaukler vorgestellt. Gegen 2 Uhr hatte der Tanz geendet. Alle stimmten hinterher darin überein, dass die Maskerade vollständig ereignislos gewesen war. Das war das Bemerkenswerte in Anbetracht dessen, dass diese Maskerade so im Mittelpunkt des Interesses stehen und so wichtig werden sollte. Alle waren sich darin einig, dass nichts passiert war. Nichts. Alle waren normal gewesen, hatten getanzt und auf nichts gewartet. Struensee und die Königin hatten 3 Tänze getanzt. Alle hatten ihre ruhig lächelnden Gesichter gesehen und ihre unbekümmerte Konversation. Worüber hatten sie gesprochen? Nachher erinnerten sie sich nicht mehr. Struensee hatte diesen ganzen Abend ein sonderbares Gefühl von Abstand gehabt oder wachem Traum, als habe er dies schon früher erlebt, träume es aber jetzt alles noch einmal, kurze Sequenzen, die sich wiederholten. Alles im Traum hatte sich unendlich langsam bewegt, mit Mündern, die sich öffneten und schlossen, aber ohne einen Laut, wie langsame Bewegungen im Wasser vielleicht, als schwebten sie im Wasser. Und das Einzige, was immer wieder kam, waren die Bilder des Königs, so wie er sich an ihn in der Rolle des Sultans in Zaire erinnerte, und seine Bewegungen und die eigentümlich flehenden Gesten, die fast denen eines Schauspielers glichen, aber echter, wie die eines Ertrinkenden, und wie sein Mund sich öffnete und schloss, als wolle er eine Mitteilung machen, aber nichts drang heraus. Und dann der 2. Teil dieses wachen Traums. Die Königin, deren Gesicht sich dem Seinen näherte und die ihn unendlich still geküsst hatte und dann einen Schritt zurückgetreten war und das kleine Lächeln, das sagte, dass sie ihn liebe und dass er sie nicht unterschätzen solle und dass dies nur der Anfang von etwas Fantastischem war, dass sie einer Grenze sehr nahe waren und dass dort an der Grenze die größte Lust und der lockendste Tod zugleich waren. Und dass er es nie, niemals bereuen würde, wenn sie diese Grenze überschritten. Und es war, als flössen diese beiden, Christian, der Schauspieler, und Caroline Mathilde, die Lust und Tod verheißen hatte, in diesem Todestanz im Hoftheater ineinander. Er geleitete sie zurück. 2 Hofdamen begleiteten sie. Im Gang vor dem Schlafgemach der Königin hatte er ihre Hand geküsst, ohne ein Wort. »Schlafen wir heute Nacht?« hatte die Königin gefragt. »Ja, Geliebte, heute Nacht schlaf. Heute Nacht schlaf.« »Wann sehen wir uns?« »Immer«, hatte er gesagt. »In alle Ewigkeit.« Sie hatten sich angesehen und sie hatte ihre Hand an seine Wange gehoben und ihn angerührt mit einem kleinen Lächeln. Das war das letzte Mal. Er sah sie nie wieder. Um 2.30 Uhr, eine halbe Stunde nachdem die Musik geendet hatte, wurden an die 2. Grenadierkompanie des Pfalzer Regiments scharfe Patronen ausgegeben und die Soldaten wurden auf festgelegte Positionen verteilt. Alle Ausgänge des Schlosses wurden besetzt. Oberst Köller, der operative Chef des Putschs, der eine Stunde zuvor seine Tarockpartie mit dem Hofintendenten Berger abgeschlossen hatte, präsentierte den 2 Leutnants eine handgeschriebene Order von der Königin-Witwe, in der die Festnahme einer Reihe namentlich aufgeführter Personen befohlen wurde. Darin hieß es unter anderem, weil Seine Majestät der König sich und den Staat in Sicherheit zu bringen und gewisse Personen in seiner Nähe zu bestrafen wünscht, hat die Majestät uns damit betraut, dies ins Werk zu setzen. Wir erteilen deshalb Ihnen, Oberst Köller, den Befehl, den Willen des Königs in dieser Nacht im Namen des Königs kraftvoll in die Tat umzusetzen. Weiter ist es der Wunsch des Königs, dass alle Ausgänge der Wohnung der regierenden Königin ausreichend bewacht werden. Der Brief war von der Königin Witwe und dem Erbprinzen unterzeichnet und geschrieben von Guldberg. Der Schlüssel der Operation war, sich schnell des Königs sowie der Königin zu bemächtigen und sie voneinander getrennt zu halten. Hierbei spielte Rantzau eine entscheidende Rolle. Er war jedoch verschwunden. Graf Rantzau war von Nervosität befallen worden. Rantzau wohnte in dem königlichen Palast, der durch einen Kanal von Schloss Christiansborg getrennt war und der heute Prinzenspalais genannt wird, und war im Laufe des Tages nicht gesehen worden. Aber während der Maskenball noch andauerte, war ein Bote am Eingang des Hoftheaters angehalten worden. Er hatte einen sonderbaren Eindruck gemacht, war äußerst nervös gewesen und behauptete, eine wichtige Mitteilung von Graf Rantzau an Struensee überbringen zu müssen. Der Bote wurde von den Wachen der Verschworenen festgehalten und man rief Guldberg hinzu. Guldberg hatte, ohne um Erlaubnis zu fragen und trotz der Proteste des Boten, den Brief an sich gerissen und ihn geöffnet. Er hatte gelesen. In dem Brief stand, Rantzau wünsche, vor Mitternacht mit Struensee zu sprechen. Und vergessen Sie nicht, dass Sie es bitter bereuen werden, wenn Sie dieses Treffen nicht ermöglichen. Das war alles. Es war andererseits unmissverständlich. Graf Rantzau wollte eine Lösung für ein Dilemma finden, einen zweiten Ausgang aus der Fuchshöhle. Guldberg hatte gelesen und eins seiner seltenen Lächeln gelächelt. Ein kleiner Judas, der sicher wünscht, Landgraf auf Lolland zu werden zur Belohnung. Das wird er nicht. Er hatte den Brief in die Tasche gesteckt und befohlen, den Boten abzuführen und unter Bewachung zu halten. 3 Stunden später waren alle Verschworenen zur Stelle, die Truppen bereit, aber Rantzau war nicht da. Guldberg hatte sich daraufhin zusammen mit 6 Soldaten eilends zu Rantzaus Wohnung begeben und diesen in voller Bekleidung in seinem Lehnsessel vorgefunden, eine Tasse Tee vor sich und seine Pfeife rauchend. »Wir vermissen Sie«, hatte Guldberg gesagt. Rantzau hatte sein Bein hochgelegt auf einen Schemel und mit einer nervösen und unglücklichen Miene auf seinen Fuß gezeigt. Er habe, stotterte er, einen Gichtanfall bekommen. Sein Zeh sei stark geschwollen, er könne kaum auftreten. Er bedauere das Ganze sehr und sei untröstlich, könne aber aufgrund dessen seine Aufgabe nicht erfüllen. »Du feiges Aas«, hatte Guldberg mit ruhiger Stimme und ohne den Versuch, die Unhöflichkeit dieser Anrede gegenüber dem Grafen abzumildern, gesagt. »Du willst dich drücken.« Guldberg hatte ihn konsequent mit »du« angeredet. »Nein, nein«, hatte Rantzau heftig protestiert, »ich halte mich an die Absprache, aber meine Gicht, ich bin verzweifelt.« Guldberg hatte da den anderen befohlen, den Raum zu verlassen. Als dies geschehen war, hatte er den Brief hervorgeholt, ihn zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten, als stinke er, und nur gesagt, »Ich habe deinen Brief gelesen, du Ratte. Zum letzten Mal. Bist du für uns oder gegen uns?« Leichenblass hatte Rantzau auf den Brief gestarrt und eingesehen, dass die Alternativen nicht zahlreich waren. »Selbstredend bin ich für Sie«, hatte Rantzau da gesagt. »Vielleicht kann ich zur Ausführung meines Auftrags getragen werden, in einer Portechaise.« »Gut«, hatte Guldberg gesagt. »Und diesen Brief werde ich aufbewahren. Niemand außer mir braucht ihn zu sehen. Doch nur unter einer Bedingung, dass du mir, wenn diese Reinheitsmaßnahme vollendet und Dänemark gerettet ist, keinen Ärger machst. Aber du wirst mir in Zukunft keinen Ärger machen, nicht wahr? So dass ich gezwungen wäre, diesen Brief anderen zu zeigen?« Es war ein kurzes Schweigen entstanden. Dann hatte Rantzau ganz leise gesagt, »Selbstverständlich nicht, selbstverständlich nicht.« »Niemals, niemals.« »Gut«, hatte Guldberg gesagt. dann wissen wir, wo wir beide in Zukunft stehen. Es geht nichts über zuverlässige Bundesgenossen. Guldberg hatte die Soldaten gerufen und zweien von ihnen den Befehl erteilt, Graf Franzau zu seinem Posten im nördlichen Torgewölbe zu tragen. Sie hatten ihn über die Brücke getragen, aber dann hatte Franzau versichert, er sei gewillt, trotz der unerträglichen Schmerzen selbst zu gehen, und war zu seinem Posten im nördlichen Torgewölbe gehumpelt. Um 4.30 Uhr, am Morgen des 17. Januar 1772, ging man zu Werke. Zwei Gruppen von Grenadieren, die eine von Köller, die zweite von Beringskjöll angeführt, brachen gleichzeitig bei Struensee und Brand ein. Struensee war ruhig schlafend angetroffen worden. Er hatte sich im Bett aufgesetzt, blickte die Soldaten verwundert an, und als Oberst Köller ihm erklärte, er sei festgenommen, hatte er gebeten, die Arrestationsorder sehen zu dürfen. Er durfte nicht, weil eine solche nicht existierte. Er hatte sie apathisch angestarrt, sich langsam das Notwendigste angezogen und war ihnen wortlos gefolgt. Er wurde in einen Mietwagen gesetzt und zum Arrestlokal ins Kastell gefahren. Brandt hatte nicht einmal nach der Arrestationsorder gefragt. Er hatte nur darum gebeten, seine Flöte mitnehmen zu dürfen. Auch er wurde in einen Wagen gesetzt. Der Kommandant des Kastells, der nicht eingeweiht war, wurde geweckt, erklärte aber, sie beide mit Freuden aufzunehmen. Alle schienen verwundert, dass Struensee so leicht aufgegeben hatte. Er hatte nur im Wagen gesessen und auf seine Hände gestarrt, als sei er vorbereitet gewesen. Eine der vielen Zeichnungen von Struensees Festnahme, die später entstanden, beschreibt einen Vorgang von größerer Gewaltsamkeit. Ein Höfling erleuchtet den Raum mit einem dreiarmigen Kandelaber. Durch die aufgebrochene Tür stürzen Soldaten mit erhobenen Gewehren und aufgesteckten Bajonetten, die drohend gegen Struensee gerichtet sind. Oberst Köller steht am Bett, hält die Arrestationsorder befehlend in der rechten Hand. Auf dem Fußboden liegt die Maske vom Maskenball, eine Totenkopfmaske. Kleider auf dem Boden verstreut, die Uhr zeigt 4, die Bücherregale überfüllt. Ein Schreibpult mit Schreibutensilien. Und Struensee, im Bett aufrecht sitzend, nur im Nachthemd, beide Hände desperat in die Höhe gestreckt wie zur Kapitulation. Oder wie im Gebet zu dem allmächtigen Gott, den er immer geleugnet hat, sich in dieser Stunde der Not über einen armen, sündigen Menschen in der äußersten Bedrängnis zu erbarmen. Aber das Bild spricht nicht die Wahrheit. Er hatte sich gefügig abführen lassen. Wie ein Lamm zur Schlachtbank. Der König sollte natürlich nicht festgenommen werden. Mit König Christian VII. Verhielt es sich ja im Gegenteil so, dass er vor einem Mordanschlag gerettet werden und deshalb nur die Dokumente unterzeichnen sollte, die die übrigen Arrestationen juristisch rechtfertigten. Man vergisst leicht, dass er ein von Gott ausersehener, absoluter Herrscher war. Es waren nicht wenige, die in sein dunkles Schlafzimmer drängten. Da waren die Königin-Witwe, ihr Sohn Friedrich, Franzau, Eichstätt, Köller und Guldberg, sowie 7 Grenadiere der Leibgarde, die jedoch aufgrund der hysterischen Reaktion des Königs und seines unkontrollierten Schreckens angesichts der Soldaten und ihrer Waffen Befehl erhielten, den Raum zu verlassen und vor der Tür zu warten. Christian glaubte, er solle ermordet werden. Und begann gellend zu schreien und zu weinen, wie ein Kind. Der Hund, sein Schnauzer, der auch in dieser Nacht in seinem Bett schlief, hatte gleichzeitig angefangen, wütend zu bellen. Man schaffte das Tier schließlich hinaus. Der Negerpage Moranti, der zusammengerollt am Fußende geschlafen hatte, war erschrocken in eine Ecke gekrochen. Die Bitten des Königs, den Hund neben sich in seinem Bett behalten zu dürfen, beachtete man nicht. Man vermochte schließlich den Monarchen zu beruhigen. Sein Leben sei nicht in Gefahr. Sie würden ihn nicht töten. Was man ihm anschließend berichtete, brachte ihn jedoch dazu, erneut in Tränen auszubrechen. Der Anlass dieses nächtlichen Besuchs sei, erklärte man dem König, eine Verschwörung gegen seine Person. Struensee und die Königin trachteten ihm nach dem Leben. Man wolle ihn jetzt retten. Er müsse deshalb eine Reihe von Dokumenten unterzeichnen. Guldberg hatte die Entwürfe dazu verfasst.